Sage mir, kann ich dir nützlich sein? Ich zeige es gern. Du bietest an, was ich nur wünschen konnte. Du brachtest mir die Freiheit wieder. Nun verschaffe mir, ich bitte, den Gebrauch. Was kannst du meinen? Sag es deutlich an. Du weißt, geendet habe ich mein Gedicht. Es fehlt noch viel, dass es vollendet wäre. Heute überreichte ich es dem Fürsten, hoffte zugleich, meine Bitte vorzutragen. Gar viele meiner Freunde finde ich jetzt in Rom versammelt. Einzeln haben sie mir über manche Stellen ihre Meinung in Briefen schon eröffnet. Vieles habe ich benutzen können, manche scheint mir noch zu überlegen. Das alles wird durch Briefe nicht getan. Die Gegenwart löst diese Knoten bald. So dachte ich heute, den Fürsten selbst zu bitten. Ich fand nicht Raum, nun darf ich es nicht wagen. Und hoffe diesen Urlaub nun durch dich. Mir scheint nicht rätlich, dass du dich entfernst in dem Moment, da dein vollendet Werk dem Fürsten und der Fürstin dich empfiehlt. Entfernst du dich, so wirst du nichts gewinnen. Vielleicht verlieren, was du schon gewannst. Die Gegenwart ist eine mächtige Göttin. Lern ihren Einfluss kennen. Bleibe hier. Zu fürchten habe ich nichts. Alfons ist edel. Stets hat er gegen mich sich groß gezeigt. So fordere nicht von ihm, dass er dich jetzt entlassen soll. Er wird es ungern tun. Und ich befürchte fast, er tut es nicht. Er wird es gern, wenn recht gebeten wird. Und du vermagst es wohl, sobald du willst. Doch welche Gründe, sag mir, lege ich vor? Lass mein Gedicht aus jeder Stanze sprechen. Der heitere Wandel mancher schönen Tage, der stille Raum so mancher tiefen Nächte war einzig diesem frommen Lied geweiht. Alfonsen bin ich schuldig, was ich tat, nun möchte ich ihm auch die Vollendung danken. Ich sage dir, er wird dich nicht entlassen. Und wenn er es tut, entlässt er dich nicht gern. Du willst ja nicht verlangen, was er dir nicht gern gewähren mag. Und soll ich hier vermitteln, was ich selbst nicht loben kann? Versagst du mir den ersten Dienst, wenn ich die angebotene Freundschaft prüfen will? Die wahre Freundschaft zeigt sich im Versagen zur rechten Zeit. Es fordert meine Pflicht, so viel ich kann, die Hass zu mäßigen, die dich übel treibt. Schon lange kenne ich diese Tyrannei der Freundschaft, die von allen Tyranneien die unerträglichste mir scheint. Du denkst nur anders und du glaubst deswegen schon recht zu denken. Gern erkenne ich an, du willst mein Wohl, allein verlange nicht, dass ich auf deinem Weg es finden soll. Und soll ich dir zugleich mit kaltem Blut, mit voller, klarer Überzeugung schaden? Von dieser Sorge will ich dich befreien. Du hältst mich nicht mit diesen Worten ab. Du hast mich frei erklärt und diese Türe steht mir nun offen, die zum Fürsten führt. Ich lasse dir die Wahl. Du oder ich. Wenn du nicht gehst, so gehe ich selbst und werde es, wie es will. Lass mich nur wenig Zeit von dir erlangen und warte nur des Fürsten Rückkehr ab. Nur heute nicht. Nein, diese Stunde noch. Es brennen mir die Sohlen auf diesem Boden. Eher kann mein Geist nicht Ruhe finden, bis der Staub des freien Wegs mich eilenden umgibt. Ich bitte dich, du siehst, wie ungeschickt in diesem Augenblick ich sei, mit meinem Herrn zu reden. Siehst, wie kann ich das verbergen, dass ich mir selbst in diesem Augenblick mir keine Macht der Welt gebieten kann. Nur Fesseln sind es, die mich halten können. Lasst mich in Freiheit, dass mein Geist sich finde. Ich kehre bald zu meiner Pflicht zurück. Du machst mich zweifelhaft. Was soll ich tun? Ich merke wohl, es steckt der Irrtum an. Soll ich dir glauben, denkst du gut für mich? So wirke, was ich wünsche, was du kannst. Der Fürst entlässt mich dann und ich verliere nicht seine Gnade, seine Hilfe nicht. Das danke ich dir und will dir's gern verdanken. Doch hegst du einen alten Groll im Busen? Willst du von diesem Hofe mich verbannen, mich hilflos in die weite Welt vertreiben? So bleib auf deinem Sinn und widersteh. Weil ich dir doch, Otasso, schaden soll, so wähle ich denn den Weg, den du erwählst. Der Ausgang mag entscheiden, wer sich irrt. Du willst hinweg. Ich sage es dir zuvor. Du wendest diesem Hause kaum den Rücken, so wird dein Herz zurückverlangen, wird dein Eigensinn dich vorwärts treiben. Schmerz, Verwirrung, Trübsinn harrt in Rom auf dich und du verfehlest hier und dort den Zweck. Doch sage ich dies nicht mehr, um dir zu raten. Ich sage nur voraus, was bald geschieht. Und lade dich auch schon im Voraus ein, mir in dem schlimmsten Falle zu vertrauen. Ich spreche nun den Fürsten, wie du es forderst. Ja, gehe nur. Und gehe sicher weg, dass du mich überredest, was du willst. Ich lerne mich verstellen, denn du bist ein großer Meister und ich fasse leicht. Deutlich sehe ich nun die ganze Kunst des höfischen Gewebes. Mich will Antonio von hinnen treiben und will nicht scheinen, dass er mich vertreibt. Er spielt den Schonenden, den Klugen. Hat nicht die Ankunft dieses Manns allein mein ganz Geschick zerstört in einer Stunde? Ja, wie sich alles zu mir drängte, lässt mich alles nun. Ja, alles flieht mich nun. Auch du, geliebte Fürstin, du entziehst dich mir. In diesen trüben Stunden hat sie mir kein einzig Zeichen ihrer Gunst gesandt.